aenda kumaremuka kunotenga mucheka wake otosunga pane vamwe ndochembawo chana changu chaenda kumaremuka kunotenga mucheka wake otosunga pane vamwe ndokunge vari vamwe amai vairoya zvikuru amai ava vaigara nemukweshwa wenyoka waigara uri mudura akanga ari ndiye mwana wavo chete vanga vasina mwana wemunhu kwete nyoka iyi vaiida zvikuru vaigara iri mudura vachiipa zvekudya ichikura irimo yanga yakura chaizvo chaizvo ozvakati nerimwe zuva vakafunga kuti nyoka iyi vaitsvagire musikana akanaka ndokunenga mumwe musikana akanga aripo paraini ipapo pamushapo waigarapo zvikanzire mwana wangu ini wakaenda kumaremuka. Im Jahr des Herrn 1462 setzte der blaublütige Portugiese Bartolomeu Diaz seinen weißen Fuß auf den Boden des schwarzen Kontinents, um einen kunterbunten Handel und Wandel im Namen und Arkonto seines Königs zu entfachen. Da so etwas nicht ohne ein gewisses Sendungsbewusstsein ging, baute er als erstes ein großes Kreuz, auf das jeder das Zeichen der Zeit erkenne. Auch der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Preußen versuchte 1681 sein Glück und schickte gleich 4 Schiffe gen Afrika. Aber erst im 19. Jahrhundert schloss ein Handelsreisender namens Gustav Nachtigall die ersten Schutzverträge mit afrikanischen Häuptlingen im Namen des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation ab. Der harmlose Terminus-Schutzvertrag besagte nichts anderes als handfeste Herrschaft auf ewige Zeiten. Die Kolonialherren erfreuten die afrikanischen Völker mit ihrem Christentum und Schießpulver, ihrer Ökonomie und Marschmusik, mit Kirchenchorellen und aristokratischer Tafelmusik. Der Missionseifer der Kolonialherren bewirkte, dass die bekehrten Afrikaner teils freiwillig, teils zwangsläufig mit der Musik ihrer Herren konfrontiert wurden. Kwala nomba na jale ondaba yawe nabo munyenge nabo munyenge nabo munyenge niponda bakwala nomba na jale ondaba yawe nabo munyenge nabo munyenge. Ostafrika ist musikalisch in 3 Einflusszonen unterteilt. Der Südosten ist stark durch die südafrikanischen Medien beeinflusst, also durch Kwela und Jive Music. Der gesamte Nordosten ist islamisch und arabisch beeinflusst und die Länder im mittleren Ostafrika vor allem durch Exilmusiker aus dem Kongo. Diese 3 Zonen entsprechen den kulturellen und ökonomischen Zentren Afrikas. Aus Malawi im Südosten kommen die Kachamba Brothers. Sie sind eine Quillerband mit typischen Straßenbandinstrumenten. Penny Whistle Flöte, Gitarre, Rassel und ein selbstgebauter Teekistenbass. Über die Grenze des Landes hinaus wurden sie bekannt durch die Forschungsarbeit des Musikethnologen Gerhard Kubik. schon im Jahr 1967, als der jüngste der Kachamba Brothers gerade 12 Jahre alt war, verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt auf der Straße. Sie spielte nach dem Musikbox-Prinzip, Atiki per Record, eine Münze pro Single. Und wenn man nicht zahlte, gab's nichts zu hören. No money, no music. Die einzige Überlebenschance solcher Straßenbands. Von Donald Kachamba hören wir einen typischen Samanje-Manje, eine populäre südafrikanische Musikform, die sich aus Quäler und traditioneller Musik in den 60er Jahren entwickelt hat. In allen ostafrikanischen Ländern gibt es den alten Kolonialarmeen nachempfundene Parademarschtänze, die Stechschritt und Fanfaren skurril übersteigen. Marschtrommel, Snelldrums werden nachgebaut. Tanzgruppen ziehen mit weit ausholenden Bewegungen alte Uniformen und Rangabzeichen durchs Dorf. Der Chivuda in Malawi beispielsweise ist ein von den männlichen Militärparaden inspirierter Frauentanz. Der Indangala, ein Paradetanz für Jugend und Mädchen. Inspiriert wurden die Afrikaner vor allem durch das schwarze Kontingent der King's African Rifles, einer britischen Militäreinheit, die Paraden im original englischen Stil zu absolvieren hatte. Im Zweiten Weltkrieg zogen die King's African Rifles bis nach Burma. Von dort brachten sie asiatische Musikanregungen mit in ihre Heimat. An der Westküste Afrikas gab es neben den etwas besser gestellten Highlife-Bands, die sich weltoffen gebärdeten und westliche Einflüsse aufnahmen, auch noch die ländliche Gitarrenbands, die auf den Straßen mit einfacheren Mitteln eine oftmals komplexere, ursprünglichere Musik machten. Das war die Basis der Juju- oder Iseko-Musik. Die gleiche Unterteilung in großstädtische und ländliche Musik lässt sich in der kenianischen populären Musik finden. In der Hauptstadt Kenias, Nairobi, waren Anfang der 60er Jahre viele Exilmusiker aus dem Kongo. Sie besetzen mit ihrer damals sehr populären Musik nicht nur die weniger Jobs, sie hatten auch großen Einfluss auf die Musikerszene. Aber selbst die bekanntesten Musiker in Nairobi waren zu arm, um sich eigene Instrumente leisten zu können. So kamen die Studios damals zu sehr billigen Aufnahmen. Das nützen clevere Studiomanager. Sie stellten den Musikern die Instrumente kostenlos und kamen dafür kostenlose Aufnahmen. Darunter auch eins der berühmtesten afrikanischen Lieder, das damals in Nairobi aufgenommen wurde, Malaika. Neben den am Pop-Instrumentarium orientierten Bands gab es auch in Kenia akustische Gitarrenbands, die den sogenannten Dry Guitar Style spielten. Die Songs des Dry Guitar Style waren sehr populär, weil sie in vielen der über 40 Dialekten Kenias gesungen wurden und nicht nur die Städte ansprachen. Entsprechend direkter waren die Themen. Das folgende Lied tadelt eine junge Frau, die zur Entezeit immer krank ist, aber beim Saturday Night Dance hübsch herausgeputzt erscheint. Kwenda mbale Uganda nilifurahi na tingitingio. Nilikwenda mbale Uganda nilifurahi na tingitingio. Yetu kicheza sote shiro, tinga wa tingitingio shiro. Sasa tufanye nini shiro, tinga wa tingitingio shiro. Kicheza sote shiro, wa tingitingio shiro. Vollkommen aus der Reihe tanzen die Musiker und Sänger unseres nächsten Beispiels. Die Harmonik und die Perkussionsinstrumente, der Gesangsstil und die Kompositionsformen weichen von der bisher gehörten afrikanischen Musik sehr ab. Und doch kommt die Musik aus einem ostafrikanischen Staat. So klingt die Musik von der Insel Madagaskar. Die Bevölkerung dieser viertgrößten Insel auf der Erde setzt sich aus mehreren asiatischen und afrikanischen Stämmen zusammen. Inzwischen dominieren die malaiischen und indonesischen Einwanderer. In der madagassischen Musik taucht deshalb eine dritte asiatische Kultur auf dem afrikanischen Kontinent auf. Neben der vorderasiatischen, arabischen Musik im Norden und den indischen Einflüssen im Süden und Südosten, nun also auch noch die Musik der asiatischen Inselwelt. Aus Tansania kommt das Orchester Makassi. Ihr Sound eine perfekte Mischung aus ostafrikanischer Gitarrenmusik und Kongo-Jazz, wie man hört, sehr am internationalen Popmarkt orientiert. Denn das ist die einzige Chance für afrikanische Musiker, wenn sie über ihre Landesgrenze hinaus bekannt werden wollen. Thank you. Eine außergewöhnliche Musikerpersönlichkeit ist Thomas Mapfumo aus Simbabwe, dem ehemaligen Rhodesia. Er gehört dem größeren der beiden Stämme in Simbabwe, dem Shona-Stamm, an. Thomas Mapfumo hat den Befreiungskampf bis zur Absetzung der weißen Minderheitsregierung mit seinen Songs begleitet. Eine Wiederveröffentlichung seiner Chimurenga-Singles, die er während des Chimurenga-War gegen die weißen Herrscher veröffentlichte, ist inzwischen international zu einem Verkaufsschlager geworden. Mit seiner ersten LP im Jahr 1976 legte sich Thomas Mapfumo gleich mit der weißen Obrigkeit an, die seine Musik aus dem Radio verbannte. Bald darauf saß er ohne Gerichtsurteil 3 Monate lang im Gefängnis, bis eine starke Protestbewegung rausholte. Seine damaligen Songs waren durch wohlbedachte Zweideutigkeiten, sprachliche Tarnung und Täuschung gekennzeichnet, damit sie durch die Maschen der Zensur schlüpfen konnte. Aber die Leute, für die seine Musik gemacht war, wussten genau, wovon die Rede war. Vater, ich gehe nach Afrika, wo es Milch und Honig gibt. Großvater, ich gehe nach Afrika, wo es das Schnellergeld gibt. Mutter, ich gehe nach Afrika, wo es Luxus statt Arbeit gibt. Wenn du gehen willst, geh, mein Sohn. Andere gingen auch, aber sie kamen träge zurück. Wenn du gehen willst, geh, mein Enkel. Andere gingen auch, aber sie liefen vor dem Befreiungskrieg davon. Bei vielen afrikanischen Politikern sind Dichtung und Politik zwei Seiten der gleichen Sache. Agostinho Neto, der erste Staatschef des selbstständigen Angola, schrieb klassische Sonette über das moderne Afrika. Leopold Senghor, der ehemalige senegalesische Staatschef, ist international als Lyriker bekannt. Auch der erste frei gewählte Premierminister des ehemaligen belgischen Kongo, Patrice Lumumba, der ermordet wurde, hat Gedichte verfasst. Sie alle schrieben aber noch in der Sprache ihrer ehemaligen Kolonialherren. Die erste Generation, die nach der Erlangung der Selbstständigkeit herangewachsen ist, wirft jetzt aber die Regel kolonialer Diplomatie gründlich über den Haufen. Was weiß man über Überwolter zu berichten? Ein Premierminister singt Afro-Reggae, spielt Gitarre und ist mit seinen 32 Jahren das Idol der Bevölkerung. Das geht dem Staatspräsidenten Major Gedraogo zu weit. Er setzt seinen Premierminister ab und unter Hausarrest. Daraufhin wird der Staatspräsident seinerseits von 200 jungen Fallschirmjägern gefangen genommen und der abgesetzte Premier und singende Offizier Thomas Sankara zum Präsidenten ernannt. Und der macht nun die großen und kleinen Inhaber der Macht nervös. Doch wie sollten in Obervolta, dass eine 800-jährige Feudalherrschaft und eine französische Kolonialherrschaft hinter sich hat, ausgerechnet die Unabhängigkeit der Frauen und eine Revolution der Hausarbeit durchgesetzt werden? Wie soll der Hunger, wie sollen die Folgen der Dürre beseitigt und die Armut gelindert werden? If the Lord knew better, he could take poverty and throw it away. Wenn Gott es besser könnte, würde er die Armut nehmen und einfach wegwerfen. Er würde dem Volk Gesundheit geben, den Leidenden helfen, einen Schlafplatz und ein paar Kleider besorgen. Und Essen würde er bringen. Das ist Glück, das bisschen Glück, das die Menschen brauchen. Das Happiness, that's what the people want. Das war der Musikreport. Heute mit der dritten Sendung zum Thema des Monats, Musik aus Afrika. Warum singt Dumisano so gern den Radetzky-Marsch, oder? Ostafrikas Musik als historischer Spiegel. Manuskript André Rebstock, Sprecher Adolf Sova, Produktion Gerhard Lippert, Redaktion Dieter Möller-Behlmer.